Hi, herzlich willkommen bei FSN und meinem Privatkanal. Wir sprechen Hallo. Heute über wirklich ganz tolle Dinge. Zum Beispiel Grönemeyer, wirklich ein klares Statement gegen rechts. Super Musiker. Super Typ. Echt toll. So hübsch. Ja. Dann zum Glück, Stefan Jaksch wird abgewählt. Ja. Also Der Fehler der Demokratie wird behoben. Genau. Sehr und gut. Demokratie, also gewinnt. Und Demokratie liebt, das lebt, ja. Ja. Wir sprechen über Sachen, die allgemein in Deutschland passiert sind, wo Flüchtlinge illegalerweise diskriminiert werden. Ja. Das prangern wir an. Absolut. Wir sprechen über den Björn Höcke, der wirklich unfassbarerweise ein Interview abgebrochen da hat. Da kriege ich Puls, das ist ein Rechtspopulist. Also Rechtspopulist, das muss man ganz klar benennen. Ja, das ist aber eine Verharmlosung, das ist ein knallharter Neonazi. Ja, das stimmt. Und der Reporter hat da absolut recht, weil er lauter objektive Fragen gestellt hat. Das ZDF also, muss ja unabhängig sein, das steht ja auch so drin. Genau. Das ist ja Fakt. Wir reden auch ein bisschen über 9/11, schlimmer Anschlag, wo aber im Endeffekt... Gedenken wir und die offizielle Version den stimmt. Den Opfern, ja. Und also ganz viele Themen. Ja, ja. Also bleibt bereit aufgestellt und geht auf den genau. anderen Kanal. Guckt euch das an, das echte Video findet ihr unten verlinkt auf BitChute und ja, wir sind gespannt. Liebe und Freundschaft. Mit vielen Herzis an alle YouTube-Zuschauer. Bis später.